14 südkoreanische Organisationen, darunter Menschen für Frieden und Wiedervereinigung, Generalverband der demokratischen Gewerkschaften, Verein der progressiven Kräfte und Unterstützungsgesellschaft für Polithäftlinge vom Rat der Bewegung der Familien für die Demokratisierung beriefen am 28. Juni eine Pressekonferenz ein und äußerten sich gegen die gemeinsame Militärübung von Südkorea, den USA und Japan. Sie warfen in einer Pressekonferenzmitteilung den drei Ländern vor, an diesem Tag auf den Gewässern um die amerikanischen Hawaii-Inseln die sogenannte Raketenalarmübung abgehalten zu haben.